haarsträubend, des Philip Maloney. Mord im Dreivierteltakt. Ich las in der Zeitung einen Artikel über irgendwelche Zellen von irgendwelchen Tieren und unterhielt mich ausgezeichnet, als es an der Tür klopfte und eines dieser komplexen Wesen vor mir stand, das man biologisch gesehen als Mensch bezeichnen könnte. Hubel ist mein Name. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Ich mache mir nichts aus korrupten Beamten. Wie bitte? Unser Eins kann sich nicht einmal eine Hundehütte in Schwammendingen leisten. Und Sie tummeln sich auf Ihrem Weingut in der Toskana, Herr Doktor. Ich bin kein Arzt. Nicht einmal krank. Im Grunde genommen geht es mir hervorragend. Ich mache gerade eine Baumnussdiät. Sensationell, sage ich Ihnen. Sensationell. Gratuliere. Haben Sie sonst noch etwas auf Lager? Also die Gurkendiät kann ich Ihnen nicht empfehlen. Die macht den Stuhl grün. Grüner Stuhl? Produzieren Sie etwa auch noch Gartenmöbel? Apropos Garten. In meinem Garten liegt eine Leiche. Mit was für einer Diät haben Sie das geschafft? Ich kann nichts dafür. Die lag heute Morgen einfach da. Und was meint die Polizei dazu? Polizei? Muss das sein? Könnten wir die Leiche nicht einfach vor das Polizeipräsidium legen? Ich dachte, dass Sie mir dabei behilflich sein könnten. Moment mal. Und wer sagt mir, dass Sie der Leiche nicht besser kennen, als mir lieb sein kann? Ehrlich, Maloney. Ich habe mit der Leiche nichts zu tun. Sie ist mir einfach nur im Weg. Ich mag diesen bürokratischen Unsinn nicht, den die Polizei in solchen Fällen veranstaltet. Vielleicht ist das bloß eine, die an einer Überdosis gestorben ist. Auch die haben ein Recht darauf, dass man sie mit Würde beseitigt. Meinetwegen. Ich liefere das Auto und Sie die Würde. Er fuhr mich zu seinem Garten. Das Grundstück sah gepflegt aus und mein Klient schien zu der glücklicheren Sorte von Erben zu gehören. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, neidisch werden. Als ich dann aber die Leiche sah, verging jeglicher Wunsch, mit dem jungen Mann zu tauschen. Vielleicht ist sie erfroren. Nein, die ist nicht erfroren und das ist auch keine Fixerin. Vielleicht beim Joggen. Herzinfarkt. Quatsch. Schauen Sie sich den Kopf an, Ober. Die Frau wurde erschlagen. Tut mir leid. Erschlagen oder erdolcht, was auch immer. Ich habe nichts damit zu tun. Und ich erwarte, dass Sie die Leiche wegschaffen. Ihnen hat wohl jemand Starkstrom durchs Gehirn gepustet. Soll ich Sie in Packpapier wickeln oder genügen ein paar Abfallsäcke? Da, schauen Sie mal. Hinter Ihnen steht der Wetterfrosch, der mit den Kacheln auf dem Dach. Wo denn? Oh! Ich zeigte ihm, was ein linker Uppercut alles anrichten kann. Er ging vor Begeisterung in die Knie und gab ein gurgelndes Geräusch von sich. Ich ging ins Haus und rief die Polizei an. Huber erholte sich langsam von dem Schlag. Er hielt sich tapfer. Sie sind ja schlimmer als dieser Tyson. Eines Tages werden Sie auch noch vor Gericht enden. Vor dem Gericht endet man nicht, junger Mann. Vor dem Gericht erscheint man bloß. Dieser Herr hier kann Ihnen das bestätigen. Was ist denn los, Maloney? Haben Sie den Jungen so übel zugerichtet? Nein. Ich bin über eine Chrysantheme gestrauchelt. Kannten Sie die junge Frau? Nein, überhaupt nicht. Sie ist mir so fremd, wie nur irgendjemand es sein könnte. Wann haben Sie die Leiche entdeckt? Heute Morgen. Und Sie wohnen hier, nicht wahr? Ja, klar. Die Leiche liegt schon seit mindestens 3 Tagen hier. Na und? Erwarten Sie etwa, dass ich jeden Tag meinen Garten nach Leichen absuche? Nur nicht so forsch, junger Mann. Die Polizei mag das nicht. Die Polizei, Maloney, die Polizei entscheidet selber darüber, was sie mag und was nicht. Sie sind verhaftet. Aber Maloney hat doch mit der Sache gar nichts zu tun. Ich habe Sie gemeint und nicht Maloney. Ja, und weshalb verhaften Sie mich? Weil mir Ihre Schuhe nicht gefallen und Ihre Nase und Ihre Augen und Ihre feuchte Aussprache. Da kann man nichts machen, junger Mann, aber keine Angst. Spätestens morgen sind Sie wieder draußen. Sie müssen mir helfen, Maloney. Suchen Sie den richtigen Mörder. Ich war es nicht. Und schon hatte ich wieder einen Fall am Hals. Ich war nicht gerade begeistert, doch wen interessierte das schon? Unser Eins muss nehmen, was man ihm anbietet, oder sich in ein Fass zurückziehen oder eine Wasserdiät machen. Und ich mag keine leeren Fässer und noch weniger irgendwelche Hungerkuren. Für einmal war es sinnlos, darauf zu warten, dass irgendwo in meiner Schreibtischschublade ein Heinzelmännchen hustete und mir einen Hinweis lieferte. Ich hatte so ziemlich gar nichts in der Hand. Die Polizei hatte wenigstens eine Leiche und einen Verdächtigen. Das waren zwei gute Gründe für einen netten kleinen Besuch. Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Hinterkopf ist völlig im Eimer. Da war jemand ganz schön wütend auf die junge Dame. Ob sie eine Dame war, werden Sie wohl kaum bei der Obduktion feststellen. Zugegeben, Maloney, wir wissen nicht, wer die Tote ist. Und Sie wissen auch nicht, was Sie meinem Klienten anhängen wollen. Genau genommen tappen Sie wieder einmal ohne Zündhölzer im Keller herum. Weshalb wollte dieser Huber, dass die Leiche verschwinde? Was weiß ich. Vielleicht hat er geahnt, mit was für grausamen Kreaturen er es hier zu tun bekommt. Da ist etwas faul, Maloney. Dieser Huber ist ein undurchsichtiges Bürschchen. Passt die Tote zu keiner Vermisstenmeldung? Nein. Die Tote trug übrigens einige Slotis bei sich. Slotis? Wer trägt heute noch freiwillig eine solche Währung mit sich? Eben, Maloney, eben. Möglicherweise war sie nicht von hier. Eine Ausländerin. Er spekulierte noch eine Weile vor sich hin, ohne dass dabei neben einem Slotty auch noch ein Groschen fiel. Ich ging wieder in mein Büro zurück und ließ ein paar Stunden unnütz verstreichen. Dann kam eine Frau auf mich zu und schon war alles wieder viel einfacher und schöner. Ich heiße Poltera und ich vermisse eine junge Frau. Tja, da sind Sie nicht die Einzige. Hat schon jemand nach ihr gesucht? Nach ihr? Suchen Sie eine ganz bestimmte junge Frau? Ja, Olga Kurelski. Aus dem Land der untergehenden Slotis. Wie bitte? Ist diese Olga Polen? Ja. Haben Sie ein Foto der jungen Frau? Nein, aber ich kann sie Ihnen beschreiben. Sie beschrieb ausführlich. Und mit jedem beschriebenen Detail starb Olga Kurelski ein wenig mehr. Am Ende der Beschreibung lag sie tot im Garten von Herrn Huber. Als ich das Frau Poltera sagte, war sie entsetzt. Sind Sie ganz sicher? Vielleicht war es eine andere Frau. Tut mir leid, aber Ihre Beschreibung trifft genau auf jene Frau zu, die ich tot in diesem Garten gesehen habe. Entsetzlich! Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Wochen. Olga kam manchmal zu uns und spielte uns vor. Wer ist uns und was spielte sie? Klavier. Olga war eine brillante Klavierspielerin. Sie studierte am Konservatorium. Und wen meinten Sie vorhin mit uns? Ihren Mann? Ja, mein Mann und ich sind große Verehrer der klassischen Musik. Mein Mann unterstützt junge Talente. Olga war ein Riesentalent. Hatte sie einen Freund? Keine Ahnung. Ihr Privatleben interessierte mich nicht. Aber ich glaube, sie ging voll und ganz in der Musik auf. Die Musik war ihre Berufung. Wunderbar. Aber irgendjemand hatte dagegen etwas einzuwenden. Und wer könnte das Ihrer Meinung nach gewesen sein? Vielleicht ein anderes Musikertalent. Sie glauben gar nicht, wie groß der Konkurrenzkampf ist. Und der Neid. Schlimmer als bei den Wissenschaftlern und Schauspielern zusammen. Übertreiben Sie da nicht ein wenig? Nein, nein. Es gibt Musiker, die für ein bestimmtes Stipendium über Leichen gehen würden. Über Leichen, Maloney. Ich überlegte mir, ob Olga vielleicht mit einem stumpfen Kontrabass erschlagen wurde. Frau Poltera verließ mein Büro. Als sie draußen war, legte sie erst richtig los. Ihr Heulen klang wie ein eingesperrtes Rudel Katzen. Ich hielt mir die Ohren zu, konnte aber nicht verhindern, dass ich das Klingeln des Telefons hörte. Ich bin wieder frei, Maloney. Wie viel bin ich Ihnen schuldig? Moment mal, ich habe den Mörder noch nicht. Ja, macht nichts. Jedenfalls musste die Polizei mich gehen lassen. Der Fall ist für mich erledigt. Sie können sich wieder unter den Schreibtisch legen. Wieso zum Teufel wissen Sie, dass ich so etwas Abartiges tatsächlich tue? Das weiß doch schon die ganze Stadt. Unter dem Schreibtisch schlafen ist in, Maloney. Huber war fein raus und ich mittendrin. Wenn es nach Frau Poltera ginge, war der Mörder mindestens mit einer Geige bewaffnet. Ich persönlich mache mir nichts aus Geigen. Man kann sie weder essen noch trinken und irgendjemand hat irgendwann einmal beschlossen, dass man diesen unnützen Dingern einige Töne entlocken soll, damit die Geigen dieser Welt endlich einen Grund hatten für ihre Existenz. So oder ähnlich muss es wohl gewesen sein. Am nächsten Tag erschien der Name der Toten in der Zeitung und alle waren erleichtert darüber, dass die Leiche jetzt zumindest einen Namen hatte. Es gab auch einige Spekulationen darüber, ob die junge Frau vielleicht ein Doppelleben geführt hatte. An so etwas hatte ich auch gedacht. Nur die Polizei wollte davon nichts wissen. Ach, wissen Sie, Maloney, die Zeitungen müssen immer spekulieren. Sonst wären sie nur halb so interessant. Nach jedem Mord gibt es Gerüchte. Und wenn eine Zeitung wieder mal nichts Gescheiteres zu bieten hat, erfindet sie kurzerhand ein Gerücht. Und wir dürfen das dann ausbaden. Das verstehe ich nicht. Sie müssen doch nicht jeden Unsinn glauben, der in der Zeitung steht. Es gibt genügend Leute, die das tun. Und die kommen dann bei uns vorbei und melden uns ihre Beobachtungen. Ist doch toll. Sie bleiben einfach hier stehen und alles kommt auf Sie zu. Ich fasse zusammen, Maloney. Diese Olga aus Polen war eine minderjährige, transsexuelle, fixende Taschendiebin aus dem Appenzell, die heimlich einen Pornoladen hier in der Stadt betrieb und frühmorgens alten Frauen die Zeitung aus dem Briefkasten klaute. Ein bisschen viel aufs Mal. Das sind nur einige Hinweise aus der Bevölkerung. Gerade vorhin rief ein Mann an, der behauptete, dass die Polin für ihn Sexaufnahmen auf Band gesprochen hat. Für diese neuen Telefonnummern, diese Sexnummern. Klingt interessant. Und wie heißt der Mann? Das ist einer von vielen, Maloney. Selbstverständlich gehen wir jedem Hinweis nach. Aber meistens bringt das nichts als Ärger. Dann ersparen Sie sich ein wenig Ärger und geben Sie mir die Adresse des Mannes. Meinetwegen. Aber wer Sie geben sich als Polizist aus, Maloney? Er gab mir die Adresse. Es war gleich um die Ecke. Der Mann saß in einem kleinen Tonstudio und trank einen Tee. Er war die Gemütlichkeit in Person. Ja, ich rief bei der Polizei an. Die Frau hat manchmal für mich gearbeitet. Gute Schauspielerin. Sind Sie ganz sicher, dass wir die gleiche Frau meinen? Allerdings. Mir hat sie erzählt, sie sei Schauspielerin und müsse sich ihre Ausbildung selber finanzieren. Mir ist es eigentlich egal, weshalb die Frauen zu mir kommen. Hauptsache, sie sind nicht prüde. Und mit sowas machen Sie Millionen. Ach was. Ich bin bloß ein Trittbrettfahrer. Die Großen haben schon abgesagt. Und jetzt kommen Typen wie ich, die auch noch ein wenig Kleingeld verdienen möchten. Aber der Markt ist eng geworden. Zu viele und zu schlechte Angebote. Und Ihr Angebot ist gut? Olga war mein Star. Wurde Olga manchmal von jemandem abgeholt? Ja, manchmal ist übertrieben. Ein einziges Mal. Es war ein älterer Mann. Olga war überrascht. Ich habe gehört, dass sie sich draußen gestritten haben. Das genügte. Ich bedankte mich bei dem Mann und ging zu den Polteras. Frau Poltera war nicht zu Hause. Dafür öffnete mir Herr Poltera, der Mann mit dem Taktstock im Ohr. Meine Frau hat mir gesagt, dass sie bei Ihnen war. Eine fürchterliche Geschichte. Olga war unglaublich begabt. Sie wäre eine ganz große Pianistin geworden. Ihre Frau hat mir gesagt, dass Sie Olga finanziell unterstützt haben. Ja. Ja, das ist richtig. Ich mache das ab und zu. Bei außergewöhnlichen Talenten. Und was erwarten Sie als Gegenleistung? Nicht, was Sie glauben. Mein Glaube geht Sie einen feuchten Kehricht an. Schon gut, schon gut. Ich erwarte bloß von diesen jungen Talenten, dass sie an sich arbeiten. Und dass sie keinen Unsinn im Kopf haben oder gar irdische Gelüste. Von was reden Sie da? Lassen wir doch den Unsinn, Herr Poltera. Sie haben diese Olga geliebt, ich, nicht wahr? Ich? Ja. Nein. Wie kommen Sie darauf? Ich mache mehr nichts aus jungen Frauen. Aber dafür umso mehr aus Telefonsex. Ich muss doch sehr bitten, unterlassen Sie es in meiner Gegenwart, das Wort Sex in den Mund zu nehmen. Ich bin ein Mann der feinsinnigen Künste. Ein Arsch mit Ohren sind Sie. Muss ich mir das bieten lassen? Nein, aber da wir gerade dabei sind, führen wir es auch zu Ende. Sie haben herausgefunden, dass Olga für diese Sexbude gearbeitet hat. Sie stellten sie zur Rede. Es kam zu einem Streit und Sie drehten durch und schlugen Olga auf den Hinterkopf. Nein, nein, nein und nochmals nein. Der Mann im Tonstudio wird Sie identifizieren. Hören Sie endlich mit diesem kindischen Verneinen auf. Ja-Sager sind gefragt, Poltera. Ich sage nichts mehr, bis ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. Das war schon ein halbes Geständnis. Zwei Tage später gestand er dann tatsächlich. Die Presse klopfte mir auf die Schulter. Es tat höllisch weh. Die Polizei war einigen anderen Hinweisen nachgegangen, die weniger erfolgversprechend waren. Es war an der Zeit, etwas für mein Gemüt zu tun. Ich hörte mir eine CD mit Prokofjew an. Er war nicht sonderlich von der CD begeistert. Ich auch nicht.